Prinz, dein Betragen war bis hierher männlich und gelassen. Nun hast du noch zwei gefährliche Wege zu wandern. Deine Hand. Man bringe Paminen. Wo bin ich? Welch eine fürchterliche Stille. Saget, wo ist mein Jüngling? Er wartet deiner, um dir das letzte Lebewohl zu sagen. Das letzte Lebewohl? Oh, wo ist er? Führe mich zu ihm. Hier? Tamino. Zurück!